Der König hat das Regieren satt. Zu seinem 60. Geburtstag will er abdanken und die Herrschaft an eine seiner drei Töchter übergeben. Nach dem Brauch bekommt die Älteste die Krone. Der König möchte aber lieber die Jüngste, seine Lieblingstochter Cornelia, auf dem Thron haben. Bei der Aufgabe, die er seinen drei Töchtern stellt, ist er sicher, dass Cornelia die Königin wird. Jede soll nämlich ihre Liebe zum Vater in einem Beispiel beschreiben. Die Gänsehirtin am Brunnen. Er ist ja immer noch beim zweiten Frühstück. Seit einer Stunde tafelt er nun wieder. An diesem Hofe wäre man besser Koch als Kanzler. Ah, mein Kanzler. Majestät. Ist das nicht ein wundervoller Morgen? Hört ihr die Vögel in unserem Garten? Ja, herrlich. Der Hofbericht, mein König. Lass den noch. Trinkt lieber einen Becher Wein mit mir und esst ein Häppchen. Oh, danke. Fasan. Köstlich, nicht? Ja, es behagt mir, wenn meine Tafel üppig bestellt ist, aber ihr gebt mir sicher auch recht. Nicht nur die Tafel, auch mein Reich. Eben, und deshalb jetzt vielleicht zu den Staatsgeschäften. Später. Probiert ein Schlückchen Wein. Ich würde zu gern einmal ausprobieren, wie weit man von hier werfen kann. Werfen? Ja, einen Stein. Habt ihr zufällig einen Stein bei euch? Majestät, ihr seid heute verzeiht wie ein Knabe. Gut, gut getroffen. Ein Knabe möchte ich sein. Sehr spaßig, Majestät. Erlaubt mir jetzt, es ist sehr dringend, bitte. Das hat noch Zeit. Viel wichtiger ist für mich im Augenblick, lass ich für meinen Morgenritt die Stute satteln oder nehme ich den neuen Rappen? Aber das Regieren, Majestät... Dauert ohnehin nur noch 3 Tage. 3 Tage? Majestät, was ist geschehen? Nichts. Noch nichts. Aber in 3 Tagen werde ich... 60 und ich bin's nun müde, ernst und würdig, mich zu geben. Regieren will ich nicht mehr, Spaß will ich haben, durch die Welt ein wenig trödeln, lustige Gespräche führen, kurz, wie der Dichter sagt, den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Nicht der Dichter, Majestät, der Volksmund sagt das. Dann hat der Volksmund recht. Was schneidet ihr für ein sauertöpfisches Gesicht, mein lieber Kanzler? Freut euch mit mir. Wie kann ich das bei solcher Nachricht? Drunter und drüber wird's gehen und mein Kopf muss dabei herhalten, dankt der König ab. Geht auch der Kanzler. Ach wo, mein Bester. Der neuen Herrin empfehle ich dich. Also wird Katharina Königin. Katharina? Die älteste eurer Töchter, Majestät, das Erbrecht. So ist es Brauch. Nicht jeder Brauch ist brauchbar. Wir machen es mal anders. Sage mir, welche von meinen Töchtern ist die klügste, die schönste und die liebste? Die klügste, ganz sicher Katharina, die schönste zweifellos Lydia und die liebste natürlich Cornelia. So, ich sehe das anders. Die stolze Staatsklugheit von Katharina meine ich nicht. Cornelia weiß viel mehr als ihre Schwestern. Sie lernt auch fleißiger und lieber, sagt immer, ohne sich lange zu zieren, die rechte Antwort. Ja, dann ist Cornelia wohl die klügste. Und die schönste. Lydia... Gewiss versteht es, sich zu schmücken. Sie lässt sich immer zu sehr teure Kleider nähen. Das putzt sie eben ungemein. Aber Cornelia, noch 1-2 Jahre und die Freier werden uns die Tür einrennen. Ihre Gestalt, ihr Haar und erst ihre Augen und ihr Lächeln. So besehen ist zweifellos Cornelia die Schönste. Ja, und die Liebste ohnehin. Hab ich euch also recht verstanden, Majestät? Ihr wollt die Krone eurer jüngsten Tochter? Das bleibt noch unter uns. Das ist sehr ungewöhnlich und gegen alle Tradition. Ich leiste mir nach meiner Neigung zu entscheiden. Ist das nicht mein Recht? Solange ihr König seid, habt ihr auch stets das Recht auf eurer Seite. Na also, überdies werde ich, damit die Welt mir zustimmt, die Töchter auf die Probe stellen. Cornelia wird glänzen. Sie ist der Krone würdig. Oh. Cornelia, sag mir doch, was du dem Vater schenkst. Errate es selbst. Es ist rund und duftet süß. Und es wird immer kleiner, je länger man es hat. Rund und duftet süß. Du mit deinen Rätseln, das rate ich nie. Soll ich dir sagen, was Katharina schenkt? Ach nein, ich wüsste lieber, was du selber hast. Mir fällt nichts ein. Und unsere kluge Katharina weiß keinen Rat? Och, die freut sich höchstens, wenn ich mit leeren Händen dastehe. Ah, sie wird glänzen mit ihrem Zepter. Ein Zepter schenkt sie, Vater? Sie hat mir mal gesagt, das Alte wäre so schäbig. Nicht würdig eines Königs. Ach so, wenn sie mal Königin wird, hat sie dann gleich ein prächtiges zur Hand. Cornelia, was gackerst du denn ständig? Das stört. Verzeih, Katharina. Komm in den Garten, Lydia. Wir rennen um die Wette oder verstecken uns. Lydia, du bleibst. Benimm dich nicht so narrisch wie die Kleine. Wann endlich wirst du dich so bewegen, wie es einer Königstochter ziemt? Das schöne Kleid allein tut's nicht. Schreiten musst du lernen. Auch deine Stimme musst du schulen, oder willst du lispeln und stottern wie ein Bauerntrampel? Nein. Bedenke, der Vater hat zum Fest vornehme Prinzen eingeladen. Willst du mit ihnen um die Wette rennen, hm? Feine Gespräche wirst du mit ihnen führen müssen. Und willst du Eindruck machen, muss deine Stimme güldener als Gold sein. Wie muss sie sein? Güldener als Gold. Da gibt es nichts zu lachen. Führ du dich ruhig auf wie Gretel im Walde. Katharina, zeigst du mir, wie man schreiten muss? Und wie ich es mache, dass meine Stimme auch so klingt wie deine? Güldener als Gold. Ich würde lieber an Vaters Geburtstag denken. Ach ja, Cornelia, rate mir doch. Biederst du dich schon wieder an bei der Narrin? Sie hat so gute Einfälle. Ihre Geschenke haben Vater immer mehr erfreut als unsere. Schnickschnack. Du kannst von mir was haben. Eine silberne Tabaksdose, kunstvoll verziert. Die ist so viel wert wie ein ganzes Dorf. Die lässt du mir? Mhm. Warum schenkst du sie nicht? Tut nicht zur Sache. Nimm nur die Dose und gib mir dafür die Kette, die du dem Vater kürzlich abgeschwatzt hast. Die, nein. Nein, die passt so gut zu meinem neuen Kleid. Nimm doch den Ring. Er ist sehr kostbar. Ich will die Kette. Diese Kette. Oder mit der Dose ist es nichts. So. 12 Eier. Und dann? Ich muss noch einmal das Rezept durchlesen. Ach, zu dumm. Gerade hier ist die Seite abgerissen. Was könnte noch fehlen? Wo nur der Küchenmeister bleibt. Wer hilft mir jetzt? Ach, bitte ruft... Wer seid ihr denn? Tag auch. Ich bringe die bestellten Gänse. Was für Gänse? Na, was für Gänse? Für ein Küchenmädchen fragst du dumm. Es ist freilich auch nicht aus wie eine Küchenmagd. Zarte Hände. Aber du scheinst geschickt zu sein, sonst dürftest du so feinen Teig allein nicht rühren. Ich kenne den Küchenmeister. Er ist wohl auf dem Markt. Sag ihm, dass ich die Gänse gebracht habe. Hier in dem Beutel sind Gewürze, die er bei mir bestellt hat. Ich gehe dann wieder. Wartet bitte. Ihr kennt Gewürze? Wisst also, wie man richtig würzt? Na, das denke ich schon. Würzen ist eine Kunst. Ach, dann kostet bitte meinen Teig. Sagt, ob noch was fehlt. Guter Teig. Er ist geraten, ja? Es fehlt nur eins, das Wichtigste, das Salz. Oh, wieso denn Salz? Das soll ja eine süße Torte werden. Salz. Ganz richtig, Salz. Bei allem, was du kochst, ist Salz erforderlich. Ja, mehr noch unentbehrlich. So wichtig ist das Salz? Oftmals spürst du es kaum heraus. Doch fehlt es, wird manche Speise ungenießbar. Manche schmeckt leer und fad und ohne Gaumenfreude bleibt das Essen. Oh. diese ausgetretenen steilen Stufen. Was sucht eine Prinzessin in der Küche? Zeiten sind das. Und die liebt nun der Alte ganz besonders. Was wird erst werden, wenn sie die Krone trägt? Vielleicht regieren wir dann auf der Wiese. Prinzessin, was sehe ich? Ihr rührt höchst selbst den Teig. Außerordentlich bewundernswert, wie gut sich das so trifft. Euer Vater liebt die Köstlichkeiten der Tafel und ihr seid eine Meisterin der Kochkunst. Ach, Meisterin, ich wär's gern. Ihr schmeichelt ja nur, Kanzler. Was wollt ihr wirklich? Euch zum König rufen, er will euch sehen, gleich. Da muss die Torte warten. Auf Wiedersehen, Gänsefrau, und danke für den guten Rat. Das also ist die jüngste Königstochter. Erstaunlich. Das gibt mir Stoff zum Denken. Der König muss ein guter Vater sein. Es hat geschmeckt. Dem Küchenmeister unseren Dank. Und Dank auch euch für eure Geschenke. Nun, meine Gäste, hab ich nicht liebevolle Kinder. Jetzt habe ich euch eine Überraschung anzukündigen. Ein denkwürdiger Tag ist heute. Ich bin 60 und habe mich entschlossen, meine Krone weiterzugeben. Da staunt ihr, wie? Also weiterzugeben an... Lieber Vater, so ein Entschluss. Wie edelmütig, mir schon heute... Ich will es anders halten, als es bisher Brauch war. Wie? Diejenige von meinen Töchtern, die mich am meisten liebt, bekommt Zepter und Krone. Also... Sie sollen alle drei ein Beispiel nennen, das mir zeigt, wie sehr mich jede liebt. Und wer das schönste Beispiel weiß, wird heute Königin. Beginnt! Fang du an, Katharina. Großherziger, teurer Vater, solange ich denken kann, seid ihr mein Ideal. Es ist mein größter Wunsch, zu werden so wie ihr. Weise, gütig und gerecht. Mit meiner Stimme, von der man sagt, sie sei das Beste, was ich habe, besinge ich euch. Sie mag verstummen, wenn meine Liebe zu euch jemals nachlässt. Das soll mein Beispiel sein. Vortrefflich. Er muss natürlich seiner Ältesten die Krone geben. Wer könnte die Worte gefälliger und klüger setzen als sie? Das Beispiel ist sehr eindrucksvoll. Ich bin mit dir zufrieden, Katharina. Doch hören wir jetzt Lydia. Oh, ich ein Beispiel. Gülner als Gold. Wie? Was meinst du damit? Ich muss wie Katharina sprechen. Großherziger, teurer Vater. Ihr wisst, wie sehr ich goldenes Geschmeide liebe. Doch ihr... Ihr seid noch güldener als Gold. Ein bisschen ungeschickt, am Ende aber auch ein braves Beispiel. Man kann zufrieden sein, wenn man von seinen Kindern mehr als Gold geliebt wird. Nun aber, teure Gäste, passt gut auf. Hört, was meine Jüngste jetzt für ein Beispiel nennen wird. Ach, lieber Vater, warum bleibst du nicht König? Wie? Es war doch alles gut bisher. Wir waren immer froh und freuten uns zusammen. Und jetzt auf einmal willst du alles ändern? Es muss sein. Versuche nicht, mich umzustimmen. Deine Schwestern gaben sich große Mühe, also sprich. Ich kann nicht. Cornelia! Herrgott, ein schöner, sinniger Vergleich. Wird dir doch einfallen. Also? Hier vor allen Menschen? Ja, eben. Du findest ein besseres Beispiel noch als deine Schwestern. Nun? Wie teuer bin ich dir? So teuer, wie ein Vater einem Kind nur sein kann. Ach was. So redet alle Welt. Ist es denn zu viel verlangt, mir den Wunsch zu erfüllen? Vater, du bist mir teuer wie das Salz. Das ist ein guter Spaß. Willst du uns zum Lachen bringen, was? Nein, Vater, es ist mir ernst. Das kann nicht sein. Du liebst mich nicht mehr als gewöhnliches Salz. Salz, an dem Ziegen lecken. Doch halt, nein, noch ist Zeit. Sag, du liebst mich wie... Na! Du willst nicht. O Cornelia, du weißt nicht, was ich vorhatte. Wie Salz. Wie Salz. Ich will dich nicht mehr sehen. Hinaus! Geht alle! Ich will keinen sehen! Zerstört ist alles. Alles. Vor allen Leuten. Er himmelt sie an, will von ihr verglichen werden mit Sonne, Mond und Sternen. Und sie, baff, mitten rein, Salz. Davon erholt er sich nie mehr. Wie du redest. Na, wie denn? Gar nicht fein und vornehm. Scharf. Das gilt doch nur, wenn uns jemand zuhört. Ist man unter sich, kann man seinem Herzen Luft machen. Ach so. Hm. Wisst ihr es schon? Alles ist entschieden. Was ist entschieden? Sprecht klar und deutlich, Kanzler. Jawohl, Majestät. Majestät? Der König gibt die Krone euch. Noch heute. Nehmt meine Huldigung entgegen, meine Verehrung, Königin. Die Krone stand mir zu. All die Jahre habe ich mich vorbereitet auf diesen Tag. Und was krieg ich? Den südlichen Teil des Landes und ein prächtiges Schloss. Dienerschaft, wie es einer Fürstin zukommt. Oh, ein prächtiges Schloss und eine Dienerschaft. Na fein. Muss ich besorgt um meine Zukunft sein? Ich bin zu euch geeilt, um meinen Dienst euch anzubieten, Königin. Ich hoffe... Und was wird aus unserer Schwester? Ach ja, Prinzessin, die Cornelia... Tretet ans Fenster, Königin. Dann werdet ihr ein sonderbares Schauspiel sehen. Oh, ist das da Cornelia? Wie ein Bettelmädchen angezogen. Barfuß. Man jagt sie fort. Was schleppt sie auf dem Rücken? Der König hat befohlen, ihr einen Sack voll Salz zu geben als ihren Anteil. Und wohin soll sie nun? Sie muss die Stadt verlassen, noch heute. Sehr gut. Wie angenehm, dass der Alte diesen Befehl noch selbst erteilt hat. Ich will ihn gleich bekräftigen. Kanzler, Majestät. Lasst überall verkünden, dass es verboten ist, Cornelia aufzunehmen. Wer sie beherbergt, wird bestraft. Sie soll mein Reich verlassen. Eilig habt ihr's. Wie? Der Tag war heiß. Steckt die Köpfe ins kühle Brunnenwasser. Still, da sitzt wer. Die Prinzessin. Die Prinzessin in Lumpen. Du weißt, du... Bitte nenn mich nicht Prinzessin. Die Gänsefrau. Du weißt wohl, was mit mir geschehen ist. Sieh mich nicht so an, ich gehe ja schon weiter. Warum? Du kannst bei mir bleiben, Cornelia. Ich gebe dir zu essen und ein Bett zum Schlafen. Du hütest mir dafür die Gänse. Willst du? Gern. Nein, ich muss weiter. Strafe droht jedem, der mir hilft. Ich habe das schon erlebt in manchem Dorf. Mitleidig sahen mich alle Leute an, doch als ich sie um Brot bat, drehten sie sich fort. Ich verstehe, sie haben Angst. Ich nicht. Komm nur mit mir. Und weine ruhig. Du hast viel Grund dazu. Früher habe ich nie geweint. Jetzt weiß ich erst, dass auch die Tränen salzig sind. Doch auch sehr kostbar. Ach, Tränen. Den ganzen Brunnen könnte ich damit füllen. Schöne Perlen. Was ist das? Auf einmal sind sie kalt und rund und hart. Perlen, wie kommt das? Machst du das, Gänsefrau? Hast du Zauberkraft? Sieh nur, wie reich du plötzlich bist, Cornelia. Und hinter diesem Wald beginnt ein fremdes Land. Dort kennt dich niemand. Wandre dorthin und beweine deinen Kummer, da kannst du ohne Sorgen leben. Aber ich will ja nicht fort aus meines Vaters Land. Du möchtest bleiben? Hier? Wo dir dein Vater solches Unrecht antat? Ach, mein Vater. Er nahm sich keine Zeit, mich zu verstehen. Ich muss hier bleiben. Ihm droht Gefahr. Ihm? Du bist von aller Welt verlassen. Er wird es auch sein. Ich kenne meine Schwestern, vor allem Katharina. Ihm wird es schlimmer gehen als mir. Denn er ist alt und wird bald nicht mehr allein zurechtkommen. Ich mache mir große Sorgen seinetwegen. So sehr liebst du ihn? Diesen König? Dessen Eitelkeit groß wie ein Berg ist. Er ist mein Vater. So bleib bei mir. Ich hüte gerne deine Gänse, wenn man mich aber bei dir findet. Ach, niemand wird dich erkennen. Ich kann dir das Aussehen einer alten hässlichen Trolle geben. So ein Gesicht ist sicherer als eine Tarnkappe. Wie viele Mädchen wünschen sich ein schönes Gesicht. Und ich soll freiwillig ein hässliches annehmen? Alt sein, bevor ich jung war, das ist schwer. Ja, das ist schwer. Aber du kannst fortgehen, wann immer du willst, schön wie du warst. Ich bleibe. Ich werde vergessen, dass ich Cornelia war, des Königs jüngste Tochter. Vergessen, nein. Immer bei Vollmond wirst du in diesem Brunnen dein Gesicht waschen und dich ansehen und dich gründlich prüfen, ob du noch immer bleiben willst in deines Vaters Nähe. Mit eigener Hand machst du dann aus dem schönen Mädchen wieder die alte Trolle. Mond um Mond und Jahr, vielleicht. Jetzt komm mit in mein Haus. Man sagt, die Königin will morgen nach der Jagd wichtige Posten umbesetzen? Manche sind bereits frei, weil ihre ehemaligen Inhaber im Kerker sind. Vorsicht! Sag so etwas nicht laut! da kommt die Königin. Wie stolz sie auf dem Vollblut sitzt, das kürzlich noch ihr Vater für sich selber kaufen ließ. Um Gottes Willen! Hütet eure Zunge! Erbarmt euch denn des alten Königs Anblick nicht? Wie viel hielt er von edlen Pferden, von den Tafelfreuden? Jetzt reicht man ihm die Bratenplatten erst zu allerletzt. Ich muss euch bitten, damit aufzuhören. Sowas ist nicht statthaft. Ich bin ein treuer Untertan und morgen zur Audienz bestellt. Wenn man mich fragt... Dann tut euch keinen Zwang an. Sagt, was ihr über mich gehört habt. Von euch hört man ja auch so manches. Ihr seid, so heißt es, für den Posten des königlichen Mundschenks vorgesehen. Verleumdung. Der Mundschenk ist mein bester Freund. Still jetzt! Die Königin lächelt. Ach ja, ein sonniges Zeitalter ist angebrochen. Alle lächeln. Ich suche mir einen Ort, wo es weniger hell und glänzend ist. Auf diesem lahmen Gaul soll ich zur Jagd? So ist es angeordnet, Herr. Schweig, Katharina! Lass diesem Kerl die Peitsche geben. Nörgelst und lärmst du auch an diesem Morgen. So eine Schindmähre. Deine Diener behandeln mich nicht mit der nötigen Ehrerbietung, Tochter. Warum denn auch? Wer bist du heute noch? Wenn dir der Gaul nicht zusagt, bleib doch hier. Was sind das für Worte? Wer bin ich? Du? Nichts. Nichts als eine alte Plage. Eine alte Plage? Bleiben dir solche Worte nicht im Halse stecken? Wirst du nicht stumm dabei? Teuer wie deine schöne Stimme bin ich dir. Die Zeit ist vorbei, da ich meine Zunge in Öl tunken musste, damit sie glatte Schmeichelworte für dich formen konnte. Katharina! Ich machte dich zur Königin. Das stand mir zu. Nett war nur, dass du mich damit nicht bis zu deinem Tode warten ließest. Wir brechen auf. Diener, spann deine Kutsche an. Und wenn ich von der Jagd heimkehre, wünsche ich ihn nicht mehr vorzufinden. Ja, was gibt es, Vater? Niemand will mir sagen, wann das Fest beginnt, Lydia. Es wäre mir lieber, du bliebst in deinem Zimmer. Deine Manieren werden immer schlechter. Deine Kleider sind liederlich und nicht vom neuesten Schnitt. Ich müsste mich ja schämen vor meinen Gästen. Du müsstest dich schämen, weil du mir keine besseren gibst. Meine Schwester hat recht. Du bist ein alter Nörgler, ewig unzufrieden. Mein Kind, ich gab dir doch genug. Gold, Schloss und Ländereien. Und du behandelst mich wie einen Bettler. Du liebst mich doch nicht wahr, Lydia? Güldener als Gold bin ich dir. Bist du mir nicht. Warst du mir nie. Ich habe nicht genug Gold für deine Wünsche. Es reicht nicht mal für meine eigenen. Verflucht sollt ihr sein, falsche Heuchlerinnen. Ich habe keine Kinder mehr. Du fluchst uns? Das wird ja immer besser. Wir hatten viel zu viel Geduld mit dir. Doch die ist jetzt zu Ende. Hier ist kein Platz mehr für dich alten Narren. Ein alter Narr. Richtig, richtig, das bin ich. Ein grau gewordener närrischer Narr! Ein kinderloser Vater. Ein Fremder im eigenen Land. Zeig mir mein Gesicht. Diese Stimme. Und wieder dieses Lied. Immer bei Vollmond. Und immer hielt es mich ab, die Büchse zu nehmen und zur Jagd zu gehen. Diesmal muss es mir gelingen, ein Wort mit ihr zu reden. Beim letzten Mal war sie plötzlich verschwunden. Nur eine Perle fand ich auf dem Brunnenrand. Verdammt, Mond. Du bist eine treulose alte Nachtlampe. Warum verziehst du dich gerade jetzt hinter eine Wolke? Mädchen, bleib! Hier habe ich dich, Mädchen! Aua! Ich weiß nicht, was ich bin. Vielleicht Ein uralter Mann, sicher ein Narr, aber ein Mädchen. Hexerei. Wieso? Verzeih, Alter, aber das ist so eine Nacht. Hast du nicht wen gesehen? Nichts gesehen und doch gesehen. Gesehen und gehört. Meine närrischen alten Gedanken spielen mir tolle Streiche. Wer bist du? Wohnst du hier? Hier und überall. Ich wäre gut dran, wäre ich eine Schnecke. Dann trüge ich ein Haus auf meinem Rücken. Sonderbarer Alter. Hast du vielleicht einen Happen Brot, einen Schluck Wasser, mein Magen? Gold mit mir. Mir scheint, du bist elend dran. Halt dich an mir fest, ich bring dich in mein Haus. Und du erzählst mir, wo du her bist und was du suchst. Was ich suche, habe ich längst verloren. Sinnlose Mühe, aber ich halte mich gern an dir fest. Ich bin um jeden Halt gekommen und war doch einmal Halt für viele. Stab, Stütze. Ich war sogar noch güldener als Gold. Wurzeln und Knochen, Äste gebrochen, Blätter zerrieben, Zauber betrieben. Ach, ach und je. Mir ist die Kiepe schwer. Guten Morgen, Mütterchen. Ach. Was stöhnst du denn so zum Steine erweichen? Ach, ich habe mir zu viel aufgeladen. Oh. Ach, ich glaube, ich schaff's nicht mehr. Gib mir die Kiepe. Bist ja ganz zittrig. Setz dich noch oben drauf. So ein Fliegengewicht wie dich will ich schon noch forttragen. Leicht versprochen, auch leicht gehalten. So weit wird der Weg nicht sein. Ich bin kräftig. Sitzt du? Dann sag mir, wo entlang ich muss. Guter Junge, den Weg da. Tausendmal oder öfter bin ich den schon hinaufgestiegen. Ich auch. Doch heute kommt er mir viel steiler vor als sonst. Auch deine Kiepe wird mit jedem Schritt schwerer. Was ist da drin? Steine? Ist es die Luft oder die Sonne? Wer wiegt ein Gramm? Wer eine Tonne? Du spottest. Das ist nicht recht. Da wird der Korb noch schwerer. Dort, hinter den Bäumen, siehst du? Siehst du schon mein Haus? Gehopst und gesprungen, die Braut bald errungen. Was für eine Braut? Mein Töchterchen vielleicht. Ist noch zu haben. Dank, guter Junge. Wir sind da. Setz mich ab. Die da? Bei den Gänsen? Bei Gott. Kein Wunder, dass sie noch zu haben ist, die alte Trulle. Vielleicht lohnst du mir meine Hilfe anders, gute Frau. Du hast da stattliche Gänse. Lässt du mir eine ab? In meiner Hütte haust seit Tagen ein ewig hungriger Alter. Dem könnte eine Gans die Sonne sein, die ihn wärmt. Von meinen Gänsen eine? Das schlagt dir aus dem Sinn. Aber ich hab gern Gäste um mich. Was hältst du davon, mit deinem hungrigen Alten auf ein Nachtmahl zu mir zu kommen? Der Weg wird ihm sauer werden. Sauer? Vielleicht auch salzig. Oder gar süß. Wer weiß. Die redet auch so krauses Zeug wie mein neuer Hausgast. Gut, ich werde ihm deine Einladung bringen. Leb wohl! Leb wohl! Die Gänsehirtin treibt die Tiere auf die Weide. Mal sehen. Wenn sie so dumm ist, wie sie hässlich ist, lässt sie sich eine abschwatzen. Die läuft, als hätte sie an ihren Füßen Flügel. Das ist die Wiese mit dem Brunnen. Aber ja. Bisher sah ich sie nur beim Mondschein. Hey, Gänsehirtin, warte! So schnell treibst du die Gänse? Sie fallen ja vom Fleisch. Was ist mit ihrem Fleisch? Ach, die hört auch schwer. Was zählst du meine Gänse? Es ist keine drüber, keine für dich dabei. Woher weißt du, dass ich eine Gans will? Deine Augen sind ganz ausgefüllt mit einer Gans. Sie starrt mit Stielaugen daraus hervor. Wer? Eine Gans? Was weiß ich? Vielleicht hast du Gänseaugen. Ich habe mich getäuscht. Die ist gescheiter, als sie aussieht. Es stimmt, ich habe was im Auge. Das ist dumm. Wenn einer was im Auge hat und er sieht nur noch das, wird er sehr leicht kurzsichtig. Ja. Da. Du hast was verloren, da. Eine Perle. Sie gleicht der anderen. Hast du eine Schwester? Jünger und viel... Es kommt vor, dass Schwestern ganz entgegengesetzt aussehen. Gib zu, dass du eine schöne Schwester hast. Ja, so eine habe ich. Und wenn ich mich um mich selber drehe, habe ich noch eine. Die macht sich lustig über mich. Warum? Ein Mädchen, das sich dreht, kann seine eigene Schwester sein. Wie das? Weil Zeit ist vergangen. Sie ist schon anders als eben. Kluge Gänsehirtin. Ich bin nicht so klug. Gib mir eine eindeutige Antwort. Wenn du das Rätsel nicht lösen kannst, muss alles bleiben, wie es ist. Halt, warte! Lauf nicht fort! Verschwunden. Wie das Mädchen damals. Und wieder bleibt mir nur die Perle. Besteht da nicht ein wunderbarer Zusammenhang? Oder foppt mich ein Zauber? Ich muss den Alten dazu bringen, dass er die Einladung annimmt. Dabei lässt sich vielleicht das Rätsel lösen. Wurzeln und Steine. Was ist das für ein Weg? Ich kann nicht weiterlaufen. Es hagelt Tannenzapfen. Ich hab genug. Nur noch ein Stückchen. Das hast du schon vor einer langen Zeit gesagt. Ja. Oh Gott. Wenn mich das Essen, das du mir versprochen, ein Gänsebraten gar nicht so sehr lockte, ich kehrte jetzt noch um. Vielleicht ist's wirklich besser. Ich sehe nichts mehr. Und ich bin müde, wie ein alter lahmer Hund. Gleich sehen wir wieder besser. Es ist ja Vollmond. Hättest du nur vorher gesagt, wie weit der Weg ist, keine 10 Pferde hätten mich aus deinem Haus gebracht. Ein leerer Magen ist das schnellste Rennpferd. Aber was treibt dann dich? Du machst dir nichts aus Essen, das merke ich lange schon. Was liegt denn dir daran, zu dieser sonderbaren alten Frau zu gehen? Still. Frag mich nicht aus. Da ist das Haus ja. Fast vor unserer Nase. Mir scheint, der Weg war euch kurzweilig. Nur das letzte Stück. Ich hoffe, deine Fleischstückchen sind etwas länger. Riechst am Ende hier draußen schon den Braten? Dann tritt rasch ein, damit du nicht nur riechst, sondern auch schmeckst. Du aber sei so freundlich und hol mit meiner Tochter etwas Wein vom Brunnen. Also Gänsewein. Hauptsache, es ist reiner Wein. Ich gehe gern. Reiner Wein. Gänsewein. Mir scheint, wir sind alle ein bisschen verrückt, aber es wäre ein schlechter Spaß, wenn du mich den weiten Weg hast machen lassen, um mir irgendwelchen Wein einzuschenken. Ich bin viel hungriger als durstig. Dann lass uns hineingehen. Und ich verspreche dir mehr als Gänsewein und Brot. So eine prachtvoll gedeckte Tafel in diesem unscheinbaren Haus. Setz dich an meinen bescheidenen Tisch. Als hättest du einen König eingeladen, keinen Bettler. Erwartest du noch andere Gäste? Feierst du ein Fest? Vielleicht. Na, vielleicht auch nicht. Man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Freut mich, dass du so denkst. Das Leben sollte man genießen. Und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Ich weiß, ich weiß. Aber über unserem Schwatzen wird alles kalt. Lang herzhaft zu. Ich hoffe, es ist nach deinem Geschmack bereitet. Sieht alles zum Anbeißen aus. Verlocken. Wärmt so eine würzige Suppe nicht den Magen? Würzig. Mir scheint, im Gegenteil, leider, sie schmeckt. Nicht? Kerber ist dran. Und frische Kresse, Liebstöckel und Basilikum, auch Thymian? So viel Gewürz und dennoch seltsam. Macht nichts. Ich lasse die Suppe und nehme viel von dieser herrlichen Pastete. Zergeht einem auf der Zunge. Nur. Was? Schmeckt die auch nicht? Fad. Leider gänzlich fad. Du kochst eine strenge Diät. Dabei bin ich im Mindesten nicht magenkrank. Ich esse gern was Kräftiges. Der Braten sieht gut aus. Ich lasse den anderen die Pastete und nehme mir davon, ja? Bitte? Hirschkeule in Burgunder, Lorbeer und Wacholder. Mein Leibgericht. Was ist das? Warum schmeckt es nicht? Es sieht doch alles trefflich aus. Was reizt du meinen Gaumen und bleibst ihm jede Freude schuldig? So? Seltsam. Ich kochte alles, wie es sein muss. Da aber du mein Gast bist, ließ ich das fort, was dir so sehr verhasst ist, das Salz. Salz? Gewiss. Wenn einer sein Kind verstößt des lieben Salzes wegen, dann dachte ich, so eine isst alles ohne Salz. Salz. Das Wort fällt wie ein Mühlstein auf mein Herz. Ein Essen ohne Salz ist wie ein Leben ohne Liebe. Ein kluges Beispiel, König. Ganz blind war ich. Zu spät geht mir die Wahrheit in den Kopf. In meinen alten, sturen Schädel. Weisheit, wann immer auch erlangt, verdient den Preis. Was hast du schon von meiner spät erlangten Weisheit? Ein Preis. Nichts auf der Welt kann mich mehr freuen. Es wäre denn... Cornelia. König, hör mir zu, du wirst Cornelia wiedersehen. Heute, jetzt, wie, gleich. Was, jetzt, gleich? Cornelia, mein Kind ist hier. Ich habe sie damals aufgenommen gegen den königlichen Befehl. Cornelia, wo versteckst du sie? Oh, weise, gute Frau, bring mich zu ihr. Wo ist sie? Am Brunnen werden wir sie finden. Komm. Wie soll man dir das danken? Hätte ich noch Gold, auslösen würde ich sie bei dir, Gramm für Gramm. Doch ich bin arm wie eine Kirchenmaus. Dafür ist deine Tochter reich. Sie hat sehr viel geweint um dich und mehr als 1000 Perlen sind ihr eigen. Von nun an wird sie glücklich sein. Glücklich? Sie hat den Vater wieder, den sie liebt. Und deinen Jäger? Ich fürchte Katharinas Hass und Lydias Habgier. Hier seid ihr sicher. Die beiden Schwestern verderben sich gegenseitig, richten sich zugrunde durch Hass und Habgier. Für einen schlimmen Ort wird man in gar nicht allzu ferner Zeit die leeren, unbehausten Schlösser halten. Doch hier, an meinem Brunnen, wird ein guter Ort für alle sein. Wir brachten Die Gänsehirtin am Brunnen. Ein Hörspiel von Gerhard Gröschke nach dem gleichnamigen Märchen der Gebrüder Grimm. Dramaturgie Nina Korn. Es spielten Klaus Mannchen, Friederike Aust, Madeleine Dirk, Franziska Trögner, Hans-Joachim Harnisch, Elfriede Nee, Andreas Dölling, Siegfried Seibt und Lothar Tarelkin. Schnitt Brigitte Orawitz, Ton Klaus Henke. Regieassistent Volkmar Röhrig. Regie Rüdiger Zeige.